Es hat ein Gott. Aus Morgenrot Klabund die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Es hat ein Gott. Es hat ein Gott mich ausgekotzt. Nun lieg ich da, ein Haufen Dreck, und komme nicht vom Fleck. Doch hat er es noch gut gemeint. Er warf mich auf ein Wiesenland, mit Blumen selig bunt bespannt. Ich bin ja noch so tatenjung. Ihr Blumen sagt, ach, liebt ihr mich? Gedeiht ihr nicht so reich durch mich? Ich bin der Dung, ich bin der Dung. Ende von Es hat ein Gott.